Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Hip hip hurra, ich hab Geburtstag, ja. Halleluja. Ach. Ja, was soll ich großartig sagen hier? Bei mir ist es immer noch 26 Grad hier in der Bude. Hab jetzt beide Fenster auf. Ein kühler Luftzug ja, kommt hier langsam in die Wohnung und meine kleine Süße ist bei mir und ja, wir haben 22 Uhr 33, ein paar Minuten und ein paar Sekunden und Frankie, du Fruchtfliegenbestäuber, mein Flügelmann aus Borkum. Hast du vergessen, dass ich Geburtstag habe oder hast du es noch gar nicht gesehen? Ne? Normalerweise gratuliert er mir immer zum Geburtstag. Und ja, ein Jahr älter und alles im Moment nicht so einfach. So mein Gesundheitszustand ist dem Alter entsprechend. Mein Blutdruck ist seit Wochen viel zu hoch und naja, muss ich mal gucken, wie das weitergeht. Hab morgen um 10 Uhr erstmal nochmal einen Termin bei meinem Arzt. Dann wollen sie nochmal Blutdruck messen. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Also mein unterster Wert ist 160 und der normale Wert ist, glaube ich, 80. Und ja, das ist natürlich nicht so gut. Und naja, kann sein, dass ich vielleicht irgendwann mal noch Tabletten für meinen Blutdruck nehmen muss und ja, ich kann es nicht sagen. Also ab und zu merke ich es schon, dass ich ein bisschen Kreislaufprobleme habe und aber ich denke mal, das hat eher was mit dem Wetter zu tun. Wie gesagt, ich habe hier in der Bude 30 Grad. Wenn man dann die ganzen Wochen dann bei 35 Grad in der Sonne liegt, dann ist das natürlich auch nicht so förderlich für den Kreislauf. Und naja, wollte mich nur mal ganz kurz melden. Ich habe heute Geburtstag und ja, wieder ein Jahr älter und ja. Wollte ich eigentlich nur sagen. In diesem Sinne, euch allen noch einen angenehmen Abend. Wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bäh.